Mütter wollen wir zu Gehör bringen. Mütter, nicht die Hüterinnen des Herdfeuers, der Hormoncremes und der Hosenfalten. Mütter, nicht die Bewahrerinnen von Laugen, Laken und Lockenwicklern, sondern die Chronistinnen aller Fügsamkeiten, aller Gebrechen und Weltfluchten. Mütter mit rosenwangigen Gesichtern und Schnäbeln, die ihnen nicht gewachsen sein können, weil sie niemals welken. Mütter ohne Punkt und Komma, ohne Wenn und Aber, ohne Tempi und Konjunktiv. Alles bleibt im Fluss, alles bleibt. Wieder auferstehen lassen wir die Mütter in den Töchtern, die Claudia, Margret und Ulrike heißen und eigentlich Inge, Gerdi und Trude sind. Wir beginnen mit der Mutterschaft, wie es sich gehört. Wir machen den Anfang mit der Geburt, hart vom Tod umzingelt. Also Margret, eine Geburt ist was ganz Furchtbares. Das musst du dir ungefähr so vorstellen. Wenn du mal groß machst und es ist so ein bisschen dick, es tut so ein bisschen weh, das ungefähr 10-mal so doll. Kannst du dir das vorstellen, was das für Schmerzen sind? Na, bei der ersten Geburt, da ging es ja noch. Aber bei dir, 3 Tage habe ich im Krankenhaus gelegen. Diese Wehen. Naja, und dann warst du endlich da. Und ich sag, was ist es denn? Und die Schwester sagt, es ist ein Mädchen. Ach, nee, hab ich gesagt, nehmen Sie bloß gleich weg. Will ich gar nicht sehen, will ich gar nicht sehen. Nee, weg. Nehmen Sie gleich weg. Ich wollte so gern einen Jungen haben. Was habe ich alles probiert, als ich merkte, dass ich nochmal schwanger war? Die Treppen bin ich runtergesprungen. Heiße Bäder habe ich mir gemacht. Nichts hat's genutzt. Na, dann habe ich eben nun 2 Mädchen. Ja, 1959, als du geboren bist, das war ja so ein heißer Sommer. Das war ja so eine Hitzewelle damals. Ja, und du warst ja eine Risikoschwangerschaft. Ich hatte ja dieses Myom. Kindskopf groß, als sie mir das rausgenommen haben. Gleich nachdem du geboren warst. Ja, und dann hatte ich durch dieses Myom, hatte ich ja solche Blutungen. Vom 3. Monat an musste ich ja nur liegen. Und dann bei der Hitze. Es war nicht auszuhalten. Nee, was habe ich geschwitzt. Und dann diese Schmerzen. Und dann immer die Angst. Behalte ich dich, verliere ich dich. Es war furchtbar. Ja, und dann an einem Sonntag, da war es auch wieder so heiß. Da hat mich dann der Papa ins Krankenhaus gebracht mit dem Taxi. Und dann dauerte das noch und die Schmerzen. Und es blutete und blutete. Und ich hatte solche Angst. Aber dann war es endlich soweit. Und dann kamen schon die Wehen. Und dann haben die mir aber eine Spritze gegeben, weil ich es nicht mehr aushalten konnte mit den Schmerzen. Ja, und dann warst du da. Und dann sagt die Schwester noch zu mir, es ist ein Mädchen. Und dann habe ich nur noch gefragt, ist sie denn gesund? Und dann bin ich eingeschlafen. Ja, du warst ja ein Wunschkind. Wir haben so lange auf dich gewartet. Du warst ein richtiges Wunschkind. Eigentlich funktioniert das Mütterregime. Die einfachste, tummste Sache von allen ist den Müttern verwehrt. Gewalt, physische Gewalt, gehört zum Instrumentarium der Erzeuger. Sie, die Mütter, gewinnen ja auch nicht die Herrschaft über ihr eigen Fleisch und Blut. Sie haben sie schon immer. Kein König muss vom Thron gestoßen, kein Nebenbuhler eliminiert werden und die ebenso gewalttätige wie schuldbeladene Brüderhorde, die sich zum Vatermord verschworen hat, bleibt außer Betracht. das männliche Divide et Impera, die Blankoformel für die Ausübung von Macht über Mitmenschen, reicht nicht hinein in die Welt der Waschlappen und Schuhcremes. Mutterliebe ist unteilbar. Stattdessen halten Mütter eine Reihe von Privilegien parat, sortiert wie eine Keksdose, die alles enthält, um die polymorphe und perverse Brut in Schach zu halten. Frei, gleich, brüderlich, diese Formel sagt es überdeutlich. Die Welt der Brüder, die politische Welt, das ist die Welt da draußen. Und drinnen herrscht die Scham. Management by Shame würde das in der Männerwelt der leitenden Herren heißen. Aber von denen soll ja nun nicht die Rede sein, aber auch schon gar nicht. Sag mal, die Waschlappen da im Bad, die sind aber noch ganz trocken. Hast du die noch nicht benutzt heute? Ich habe dir extra einen dunklen für unten hingehängt und einen hellen für oben. Die sind beide noch ganz trocken. Frau werden ist nicht schön, das ist nicht leicht, das tut weh. Ach, ich damals, ich bin zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, Mama, Mama, was ist das? Ach, hat sie gesagt, hier hast du den alten rostigen Camellia-Gürtel von Waltraud und geh mal arbeiten, dann geht's dir besser. Das tut weh. Da muss man ordentlich bluten. Frau werden ist nicht schön. Ja, ich hatte ja als Mädchen auch so schöne Beine, ja, ganz schlanke Beine. Mensch, kannst du dir denn nicht mal was vorlegen beim nächsten Mal? Oh, die Unterhosen, die kann man dann immer wegschmeißen. Mir scheint auch, du riechst ein bisschen. Hast du dich noch nicht geduscht heute? Weißt du, das darf ein Mann nicht riechen, wenn eine Frau ihre Tage hat. Mir ist das ja egal, aber der Papa soll das nicht merken. Ist dir das peinlich jetzt? Och, das muss dir aber nicht peinlich sein, ne? Zieh doch wenigstens mal einen Büstenhalter an. Guck mal, den machst du wohl. Da wird sie ganz rot. Och, meine Eltern, die hatten doch nur das eine im Sinn. Immer den ganzen Tag. Ach nee, war das widerlich. Ich ekel mich da ja so vor. Aber Papa, der will ja auch immer. Jede Nacht. Er sagt, das gehört dazu. Widerlich, du kannst dir nicht vorstellen, wie widerlich ich das finde. Wenn ich nur zum Friedhof hinfahre, ach, da ziehe ich die olle Trevierer-Hose an, aufs Fahrrad rauf, das macht doch nichts. Das sieht doch keiner. Sollen Sie doch ruhig gucken.